Ich weiß nicht, ich habe Sie was nirgends so angekündigt gesehen. Ich hatte eigentlich als Titel durchgegeben Kommunismus in hegelischer Perspektive. Das heißt natürlich nicht, wie vielleicht manche argwöhnen, es gibt ja so ein paar Stellungnahmen über meine Auffassungen, die so in die Richtung gehen, dass ich in der Ansicht sei, Hegel sozusagen ersetzt Marx und Hegel sei Kommunist oder sozusagen, das ist natürlich Quatsch. Es geht schlicht darum, das ist die These, die ich heute Ihnen vorstellen möchte, dass Marx nach meiner Auffassung von Hegel ein Konzept der Moderne übernimmt, sich an diesem Konzept orientiert, dass das auch den normativen Leitfaden seiner Kritik bildet und dass dieses Konzept ganz wesentlich einschließt einen Begriff von individueller Freiheit, der, so werde ich zeigen versuchen, nach meiner Auffassung für Marx unverzichtbar ist, wenn er im Blick auf eine postkapitalistische Gesellschaft sich äußert. Sie wissen, diese Äußerungen von Marx sind sehr rar. Marx hatte vor, im Anschluss an die Kritik der politischen Ökonomie im engeren Sinne noch unter anderem ein Buch über den Staat zu schreiben. Das haben wir nicht. Wir haben nicht mal Vorarbeiten oder Notizen. Wir haben schlicht gar nichts dazu. Wir haben also gelegentliche Äußerungen von Marx, die dann auch noch sehr schnell revidiert werden, entsprechend der historischen Situation. Sie wissen, dass Lenin es unternommen hat, in seiner Schrift Staat und Revolution so etwas wie eine kohärente Marxische Staatstheorie rauszudestillieren. Interessanterweise sind die Hauptbelegstellen nicht von Marx, sondern von Engels. Ich werde dazu nachher noch etwas sagen. Ich halte diese Systematisierung, die Lenin vorgenommen hat, für prekär, nämlich deshalb, weil dort ein ganz bestimmtes Modell von Diktatur des Proletariats, von Staatswesen präferiert wird, was meiner Ansicht nach mit Marx sehr wenig zu tun hat. Das Ganze steht ja hier unter dem Motto Selbstkritik auch. Selbstkritik des Sozialismus, des Kommunismus, der kommunistischen Bewegung. Nun haben wir davon im Laufe der Zeit etliche erlebt und immer wieder wird versprochen, es soll dann ganz anders werden. Ich würde, das ist mein Vorschlag, so weit zurückgehen, dass man sagen muss, man muss sich nochmal angucken, woher speist sich eigentlich die marxische Kritik, wenn es jetzt nicht nur die Kritik an der Ökonomie des Kapitalismus ist, sondern wenn es um eine politische Kritik geht und um gesellschaftliche Alternativen geht. Und ich glaube, insofern ist es auch ganz sinnvoll, dass das Timing jetzt eher zufällig so war, dass ich hier am Beginn stehe, dieser Reihe und quasi nochmal versuche, von Marx aus das zu beleuchten, was 1989 ein mehr oder weniger unrühmliches Ende gefunden hat. Ich sage unrühmlich deshalb, weil ich ziemlich genau weiß, auch durch viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen und auch Studierenden in ehemaligen Teilrepubliken der Sowjetunion und im ganzen sogenannten ehemaligen sozialistischen Lager, dass dort auch durch den Legitimations, die Legitimationsideologie, zu der Marx gemacht worden ist, nun auch das marxische Denken ziemlich kaputt gemacht worden ist und niemand was von hören wollte. Noch 1996 sagten mir tschechische Studenten, ich war da ein Gastsemester in Prag, sich nur das Wort Gesellschaft erwähnte, sagten sie, Herr Professor, das möchten wir nicht hören, das ist kommunistischer Jargon. Also so weit geht das dann und ich glaube, daran ist die Linke nicht unschuldig. Aber das genug der Formmarker. Wir hatten ja den Jahrestag der Oktoberrevolution letztes Jahr und der bekannte Historiker Heinrich August Winkler hat zu diesem Jahrestag der Oktoberrevolution in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also nicht für kluge Köpfe, einen Gastbeitrag veröffentlicht und die Überschrift war zur Wiederholung nicht empfohlen. Dann könnte man meinen, okay, also 2017, Oktoberrevolution wird man so nicht wiederholen können, wie sie gelaufen ist. Wenn man sich in Artikel vertieft hat, hat man allerdings sehr schnell gemerkt, es geht bei dieser Warnung vor einer Wiederholung gar nicht um die Oktoberrevolution, das natürlich auch. Aber die Oktoberrevolution wird ihrerseits als Wiederholung gesehen, nämlich die Wiederholung der französischen Revolution. Und es wird dann messerscharf beschlossen, da die Marxisten mit Marx begonnen, die französische Revolution sehr hoch gehalten haben und immer als Vorbild und Muster gesehen haben, haben man sich daran orientiert und dann eben auch siehe Stalin im Vergleich mit Robespierre und Co., dem Wohlfahrtsausschuss, dann eben auch das Terrorregime gepflegt. Kann man natürlich diese Parallele ziehen, das haben auch sein Kritiker Stalins getan, etwa auch Bukharin in seinen Gefängnisheften, nicht, die er nachts geschrieben hat zwischen den Verhören. Übrigens in einer deutschen Hegel-Ausgabe, einer kompletten Ausgabe in seiner Zelle, die durfte er haben. Und er hat das auch so gesehen, aber ich glaube, dieser Vergleich zieht nicht so ganz, denn die Französische Revolution steht, glaube ich, auch bei Marx an genau dem Platz, den sie auch schon bei Hegel hatte und der ganzen klassischen deutschen Philosophie. Hegel hat ja die These vertreten, dass die Französische Revolution gewissermaßen dasjenige welthistorische Ereignis ist, welches, wie er sagt, in Frankreich in die Wirklichkeit hinausgestürmt ist. Und in Deutschland ist es etwas ruhiger zugegangen. Hegel sagt es mit großer Ironie, nämlich der deutsche Michel hat seine Schlafmütze auf den Kopf behalten und allerhand Rumor drunter gehabt. Und trotzdem, sagt er, das, was die ganze deutsche Philosophie angetrieben hat und gemacht hat, seit Kant, ist eigentlich nichts anderes als gedankliche Aufarbeitung der französischen Revolution. Und das meint, dass das Prinzip, das moderne Prinzip der Freiheit, welches in der französischen Revolution politisch durchgesetzt wurde und auch bestimmte rechtliche Formen bekam, dass dieses Prinzip sozusagen als Prinzip der Moderne von der deutschen Philosophie, von der klassischen deutschen Philosophie reflektiert wurde und zur Grundlage gemacht wurde. Und meine These ist, Marx steht auch in dieser Tradition und er bezieht sich insoweit auf die Französische Revolution, als das für ihn gewissermaßen das entscheidende, prägende Ereignis, politische Ereignis der Moderne ist. Mir geht es nicht nur um irgendeine Freiheit hier, sondern es geht um individuelle Freiheit. Wir wissen natürlich alle, wenn wir mal in die blauen Bände reingeguckt haben, dass Marx auch sehr scharf sozusagen die bürgerliche Freiheit kritisiert und sagt, das ist letztlich die Freiheit sozusagen für das Kapital. Man muss dann aber sehr genau lesen, ich werde das gleich noch versuchen, Ihnen vorzuführen, dass es wird sich zeigen, dass es so einfach nicht ist, dass die Kritik vielmehr in die Richtung geht, das ist jedenfalls meine These, dass dieses Freiheitsversprechen sich ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, durch die sachliche Abhängigkeit im Kapitalverhältnis, durch das Lohnarbeitsverhältnis, die persönliche Freiheit, die individuelle Freiheit, um die es eigentlich geht, zerstört wird. Das ist Marx Kritik. Wenn man diese These dann ernst nimmt, kommt man natürlich dann sehr schnell dazu zu sagen, eine postkapitalistische Gesellschaft kann keine Gesellschaft sein, in der individuelle Freiheit zugunsten des Kollektivs aufgegeben wird. Wir haben das ja alle erlebt. Ich finde, ein besonders abschreckendes Beispiel dafür ist das, was Pashukanis, der Rechtstheoretiker, sagt, der dann erst Stalin die Rechtfertigung geliefert hat für seine Rechtspraxis und dann sehr schnell selbst Opfer wurde, der davon ausgeht, dass also das Individuum sozusagen seinen Eigensinn, seine Egoität aufgibt zugunsten einer kollektiven Willensbestimmung, in der er sich aufgehoben fühlt. Das ist eine These, die Implikationen hat. Deswegen halte ich die für gefährlich. Die Implikation ist nämlich, wenn ein solches Verhalten überhaupt als Norm angesehen wird und es jede Art von Individualität und Eigensinn, sozusagen Abweichung von der Norm, ohne jede Grundlage. Denn vernünftigerweise soll ja jedes Individuum im Kollektiv aufgehen. Und dann fängt man natürlich an, das Ganze auch zu beschreiben, wie es auch beschrieben worden ist, in einer zum Beispiel medizinischen Terminologie. Das sind dann sozusagen Wucherungen, die weggeschnitten werden müssen. Nicht? Und das kennen wir nicht nur also von väterlichen Stalin, das kennen wir natürlich auch aus der Nazizeit, nicht? Was sagen wir, das vom Volkskörper ferngehalten werden muss. Und ich glaube, dann ist man also auf sehr großen Abwegen. Ein Zitat. Das größte und gefährlichste Missverständnis besteht darin, dass man das in Russland seit 1917 herrschende Regime, eine monströse Karikatur dessen, was Marx und Engels unter Kommunismus verstanden, mit dem Marxismus identifiziert. Das schrieb nicht etwa irgendjemand, der sozusagen stramm antikommunistisch gesinnt war. Das kennen wir natürlich auch. Und dann den Marx, den guten Marx herholt und sagt, also der wäre damit aber gar nicht einverstanden. Und das schrieb jemand, der aktiv teilgenommen hat. Das Zitat stammt von Angelika Balabanov. Und sie hat das in ihrem mit Alter von 90 Jahren verfassten Erinnerung an Lenin geschrieben, die 1959 zuerst auf Italienisch erschienen waren. Ich glaube, ich muss ein bisschen was sagen zu Angelika Balabanov, die dürfte kaum noch bekannt sein. Zu ihrer Zeit war sie auch in Russland teilweise bekannter als Lenin. Es gibt die schöne Geschichte, nicht, dass sie mit Lenin in den Kreml ging und der Rotgardist von Lenin also sehr herrisch den Ausweis forderte, weil er den nicht kannte, diesen komischen Mann. Die Balabanov war durchgewiesen, die kannte er. Nicht? Sie war teilweise also sehr prominent. Sie war eine führende Persönlichkeit der Kommunistischen Internationale. Ursprünglich aus der Ukraine stammt, aus einer jüdischen großbürgerlichen Familie, hat sie in Brüssel studiert, kam dort mit sozialistischen Ideen in Berührung und lebte dann nach dem Studium in Italien. Sie war dort Vorsitzende der Sozialistischen Partei, PSI, und organisierte im Ersten Weltkrieg maßgeblich die Zimmerwalder Bewegung mit, also diejenige Bewegung, die nicht die Vaterlandsverteidigung, wie die Mehrheitssozialdemokratie in Deutschland auf die Fahnen schrieb, sondern die versuchte, so etwas wie eine internationale Solidarität gegen den Krieg zustande zu bringen. Und sie hat bei dieser Arbeit Lenin kennengelernt, der damals ja im Schweizer Exil lebte. Und sie hat ihn auch bei aller Kritik zeitlebens für persönlich integer gehalten. Sie ging dann auf Einladung Lenins in die Sowjetunion nach der Oktoberrevolution, obwohl sie gewisse Bedenken hatte gegen das Programm der Bolschewiki und war seit 1919 Sekretärin der neuen kommunistischen Internationale. 1921 ging sie zurück nach Italien, weil sie zur Überzeugung gekommen war, dass was dort in der Sowjetunion passiert, könne sie nicht vertreten. Und Lenin versuchte vergeblich, sie umzustimmen. Und als das nicht gelang, gab er zum Abschied schriftlich mit auf den Weg, nicht so einen Brief der Bitte um Unterstützung durch alle Staatsorgane und so weiter. Dem Brief stand, sie sei das wörtlich bedeutendste Mitglied der kommunistischen Internationale. Das nur dazu, diese Kritik kommt nicht von irgendjemand, sondern das, was Angelika Balabanow kritisierte an den Bolschewiki, das hat sie sehr präzise bezeichnet in diesen Erinnerungen an Lenin, das ist übrigens eine lohnende Lektüre. Und zwar die Unterordnung der Individuen unter den Endzweck des Kommunismus. Und zwar so, dass der Endzweck letztlich alle Mittel heiligt. Sie hat dagegen geltend gemacht, dass die Mittel, sozusagen auch die Wahl der Mittel, auch die Zwecke beeinflusst. Mittel sind nicht neutral. Das ist eine Einsicht, übrigens, die man natürlich bei einer sich materialistisch nennenden Theorie nun tatsächlich haben sollte, nicht? Dass Mittel nicht beliebig sind. Diese Auffassung, Mittel sind sozusagen verschwindendes Moment im Handel, nicht? Die rührt aus einer wirklich gegen ihn idealistischen Einstellung her. Ich setze mir einen Zweck, ich will diesen Zweck erreichen, dann wähle ich die Mittel, passend zu diesem Zweck. Und im realisierten Zweck, nicht, wenn das Ergebnis dem entspricht, was ich antizipiert habe, dann ist das Mittel sozusagen, hat seinen Dienst getan, ist verschwunden. Dass das viel schwieriger ist, das kann man schon bei Hegel nachlesen, gerade bei Jener Hegel, nicht? Er hat sehr ausführlich über die Rolle des Werkzeuges reflektiert und wie das Werkzeug auch die Zwecke mitbestimmt. Und das sollten eigentlich sozusagen Leute wissen, die sich materialistische Theoretiker nennen. Tatsächlich hat Marx das, was Balabanow kritisiert hat, die Unterordnung des Individuums unter den großen gemeinschaftlichen Zweck des Kommunismus, bereits sehr früh, und zwar sehr drastisch kritisiert. Und zwar bereits 1844 in den sogenannten ökonomisch-philosophischen Manuskripten oder Pariser Manuskripten. Er hat das dort als rohen Kommunismus bezeichnet. Hoher Kommunismus. Und dieser hohe Kommunismus, das sei also das Prinzip, sozusagen Gemeinschaft geht vor allem. Und Marx hat das dann angegriffen, der Anspielung auf das von etlichen frühen Kommunisten vertretene Prinzip der sogenannten Weibergemeinschaft. Er schreibt dazu: Wie das Weib aus der Ehe in die allgemeine Prostitution, so tritt die ganze Welt des Reichtums, das heißt des gegenständlichen Wesens des Menschen, aus dem Verhältnis der exklusiven Ehe mit dem Privateigentümer in das Verhältnis der universellen Prostitution mit der Gemeinschaft. Dieser Kommunismus, indem er die Persönlichkeit des Menschen überall negiert, ist eben nur der konsequente Ausdruck des Privateigentums. Die erste positive Aufhebung des Privateigentums, der Robokommunismus, ist also nur eine Erscheinungsform von der Niedertracht des Privateigentums, das sich als das positive Gemeinwesen setzen will. Also Marx' These ist hier sehr eindeutig. Die Negation sozusagen der Persönlichkeit zugunsten einer abstrakten Gemeinschaft ist nichts weiter als die Verallgemeinerung des Privateigentums. Also, wenn bourgeoiser Sozialismus, dann ist es genau der, der die Individualität, die Persönlichkeit überall negiert, wie Marx sagt. durch Negation der Persönlichkeit, das heißt der persönlichen, der individuellen Freiheit, ist eben nur eine Universalisierung der Privateigentumsverhältnisse gewährleistet, aber damit sind diese Verhältnisse nicht abgeschafft, sondern die Abstraktion ist sozusagen zur Allgemeinheit, zum allgemeinen Prinzip erhoben worden. Und bei dieser Auffassung bleibt Marx im Prinzip, wie wir dann gleich noch sehen werden. Ich möchte aber kurz noch auf die Voraussetzungen des marxischen Verständnisses eingehen, was wir auch in dieser Kritik des rohen Kommunismus sehen können. Nun ist ja das Wort Freiheit nicht vor Missbrauch sehr wenig geschützt, wir wissen. Freiheit, freiheitlich und nicht, wir wissen ja, dass sich sehr viele darauf berufen und nicht, die kapitalistische Welt hat sich dann ja auch immer die Freie genannt, nicht, und auch gemeint, sie hätte 1989 gesagt. Das ist ein sehr missverständliches Wort und ein sehr wenig trennscharfes Wort, denn auf Freiheit berufen sich eben alle. Das macht es natürlich extrem schwierig, darüber zu reden, auch im Rahmen der marxischen Theorie und auch, wie wir sehen werden, für Marx selbst. Allerdings lohnt es sich, trotzdem darauf einzugehen, denn es ist in letzter Konsequenz eben doch kein Streit um Worte. Die Schwierigkeiten in der Sache. Und die Schwierigkeiten in der Sache, die bekommt man eigentlich nur in den Blick, wenn man ein bisschen die Tradition dann auch sich anguckt. Ich werde das relativ kurz machen und dann wieder zu Marx zurückkehren, aber ich glaube, dieser Schwenker ist doch notwendig, um deutlich zu machen, worum es geht und in welcher Tradition Marx ja eigentlich steht. Zunächst einmal, wer meint, Freiheit sei einfach die Abwesenheit von Abhängigkeit, wird sehr schnell enttäuscht werden. Das ist eine Position, die sich bekanntermaßen kaum durchhalten lässt, aber ganz lebenspraktisch nicht. Da sind nicht nur die anderen, die eben auch solche Freiheitsansprüche haben und ich muss mit denen klarkommen und die müssen mit meinen klarkommen. Also ich bin schon darauf angewiesen, da irgendwie etwas zu vermitteln von den Ansprüchen. Und das ist eben auch die Erfahrung, dass ich auch andere brauche und die nicht immer so wollen, wie ich will. Und auch Dinge fühlen sich nicht so, wie ich will. Ich kann es sehr schön sehen bei Kindern, wenn die anfangen mit Bauklötzen, also riesige Türme zu bauen, die zusammenkrachen und sie dann erstmal ganz wütend werden, dass diese blöden Plätze da nicht stehen bleiben. Die Dinge fühlen sich nicht so. Sie gehorchen leider der Wunderwelt der Schwerkraft. Und das muss man erstmal nicht nur lernen, sondern muss man auch akzeptieren lernen. Dass die Dinge eigentlich nichts Böses wollen, weil sie sich nicht so fühlen. Das alles sind sozusagen Einschränkungen einer rein negativ verstandenen Freiheit, definiert als Abwesenheit von Abhängigkeiten. In Wirklichkeit stecken wir an ein Netz von Abhängigkeiten. Also Rousseau sagt, der Mensch ist überall frei geboren und liegt überall in Ketten, dann ist das ein prekärer Satz, wenn man meint, der Mensch sozusagen gehe in Abhängigkeiten immer nur hinein im Sinne von Ketten. Es würde nämlich heißen, eine ursprüngliche Freiheit des Menschen würde im Nachhinein immer erst durch die Gesellschaft eingeschränkt. Und Sie kennen das natürlich aus der philosophischen Fiktion eines Naturzustandes. Das ist das Modell dafür. Es kommt dann eben alles darauf an, dass der gesellschaftliche Zustand, der den Naturzustand durch einen Gesellschaftsvertrag ablöst, so normiert wird, dass die Freiheit der Einzelnen sich nicht aneinander stößt und sie ungeachtet der Regeln, die jetzt gesellschaftlich gefunden werden, die Sicherheit des Selbsterhaltes der Habenseite verbuchen können. Alle Erzählungen über einen Gesellschaftsvertrag setzen aber voraus, dass die einzelnen Menschen als Gesellschaftsatome angesehen werden können, die erst im Nachhinein vergesellschaftet und damit deren Notwendigkeit unterworfen und ihrer Freiheit beschränkt werden. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Sie kennen dieses Modell, was ja merkwürdigerweise in der Philosophie, ich denke an Rawls oder so, also noch immer wieder fröhlich Urstedt feiert, guckt man zum Beispiel bei Hobbes nach, nicht, sieht das schon ein bisschen anders aus. Nicht, Hobbes macht ganz bewusst, er sagt das auch, ein Gedankenexperiment. Nicht, lösen wir mal doch sozusagen alle gesellschaftlichen Bande auf, was bleibt übrig. Nicht, und nicht, das ist sozusagen eine Art dekonstruktives Verfahren und hinterher muss man es dann wieder konstruieren. Nicht, wie kommt das zustande? Nicht, wovon wir ausgegangen sind und was ist daran vernünftig oder nicht vernünftig, ist ein bisschen was anderes als das, was auch moderne Vertragstheoretiker machen. Aber lassen wir das. Hegel jedenfalls hat diese Auffassung sehr scharf widersprochen. Das hat zur Konsequenz, dass für ihn Freiheit nicht am Beginn der gesellschaftlichen Entwicklung steht, sondern Resultat der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Der Mensch ist also nicht von Natur aus frei und wird gesellschaftlich in Ketten gelegt, sondern er ist zunächst einmal von Hause aus, von Natur aus ein gesellschaftliches Wesen, also im Sinne des Aristoteles zoon politikon. Nur in der gemeinschaftlichen Auseinandersetzung mit der Natur kann der Mensch in gemeinschaftlicher Arbeit die unmittelbare Abhängigkeit von der Natur schrittweise aufheben und erst das eröffnet ihm auch die Möglichkeit gesellschaftlicher und politischer Freiheit. Das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich jetzt doch sagen, der Hegel ist so ein bisschen so Marx avant la lettre. Tatsächlich, Sie können das gerne nachprüfen, nicht wie Hegel den Begriff der Freiheit einführt. Der Begriff der Freiheit wird bei ihm eingeführt über Bedürfnisse, und zwar über materielle Bedürfnisse. Erst dann, wenn ich die Wahlmöglichkeit habe, und zwar durch Naturbeherrschung, durch Heraustreten aus der unmittelbaren Naturabhängigkeit, zwischen A und B wählen zu können, und ich darauf angewiesen bin, überhaupt irgendetwas zu verzehren, egal was. Also wenn ich solche Vorlieben entwickeln kann und dann auch entsprechend wählen kann, erst dann entsteht so etwas wie freier Wille. Also der freie Wille bei Hegel fällt nicht vom Himmel. Der entsteht auch nicht sozusagen durch eine göttliche Eingebung eines Anima Rationale oder so, sondern der freie Wille entwickelt sich in der gesellschaftlichen Naturbeherrschung. Das ist Hegels These. Deswegen macht er ja auch in seiner Rechtsphilosophie, seiner Moraltheorie, eine sehr umfassende Rehabilitierung des Eudaimonismus, der bis Kant inklusive sehr übel beleumdet ist, nicht, in der philosophischen Tradition, nicht, als egoistisch und das geht nur auf Genuss und so weiter. Für Hegel ist das erste Freiheitsmoment. Das erste Freiheitsmoment ist Freiheit von der unmittelbaren Naturabhängigkeit. Und in dem Maße, wie das gewährleistet ist, können auch erst so etwas wie gesellschaftliche und politische Freiheiten hinzukommen. Das heißt, Freiheit ist nicht einfach etwas, was da ist, sondern etwas, was mit dem zusammenhängt, was Hegel Geist nennt. Geist klingt dann wieder so schrecklich idealistisch. Verabschieden Sie sich mal davon, sagen Sie Kultur, dann klingt das schon gleich viel freundlicher, nicht? Das ist letztlich gemeint. Der Geist ist geschichtlich und der Geist ist für Hegel Entwicklung der Freiheit. Das heißt, der Geist ist nicht etwas, was einfach da ist. Das hat mit dem Pneuma Agion, dem Heiligen Geist, nichts zu tun, nicht, der kommt nicht von oben, sondern der Geist entwickelt sich geschichtlich. Wie gesagt, er ist nicht, oder er ist nicht ein Sein, sondern ein Gewordensein. Also immer nur geschichtlich zu haben. Und diese Geschichte des Geistes ist identisch mit der Geschichte der Freiheit. Die Aufhebung der unmittelbaren Naturabhängigkeit hebt allerdings nicht, wie manche meinen und Hegel unterstellen, die Natur auf. Der zu sich gekommene Geist, dessen Wesen nach Hegel die Freiheit ist, bleibt auf Natur bezogen. Nicht? Hegel sagt, die absolute Idee, das was zum Schluss der Wissenschaft der Logik kommt, hat zwei sozusagen, Weisen des Daseins, Natur und Geist. Und das heißt, da beides sozusagen eine Daseinsweise der absoluten Idee ist, sind Natur und Geist immer relational aufeinander bezogen. Es gibt keinen Geist ohne Natur. Das ist wichtig, nicht? Also es geht hier nicht darum, sozusagen Natur zu eskamotieren und zu sagen, also das ist dann zum Schluss etwas, was völlig verdampft ist im Geiste, das ist nicht Hegels These. Zum Absoluten, zur absoluten Idee kommt es nach Hegel nur, weil der Geist die Fähigkeit hat, auch von seinen eigenen Daseinsbedingungen zu abstrahieren. Also das ist sozusagen eine Abstraktionsleistung, das, was man das Absolute nennt. Und das ist keine Entität, die irgendwo durchs Weltall schwirrt. Ein analytischer Marx-Interpret, Marco Iorio, hat ja einer Einführung, nennt er das unverständlicherweise, das marxische Denken, wo er erstmal erzählt, was da alles schlecht ist, was man wegschmeißen muss, und dann natürlich den ganzen Hegel-Bezug, weil das ist unwissenschaftlich, denn dann müsste man davon ausgehen, dass irgendwo eine absolute Idee die Welt lenkt. So stellt er sich das vor. Das ist natürlich nicht Hegels Vorstellung, sondern die absolute Idee ist eben Ergebnis eines Abstraktionsprozesses. Und die sollten eigentlich auch Analytiker für legitim halten. Nun, die Befreiung gelingt für Hegel auch dann nur, wenn Menschen sich der Naturnotwendigkeit stellen und letztlich dann auch sich ihr so weit unterwerfen, wie es notwendig ist, um sie für ihre Zwecke benutzen zu können. Bei Hegel heißt es, Zitat, das Individuum kann sich nur eine Art von gemeinschaftlichem Tun ersinnen, in welchem die Natur ihren Weg der Notwendigkeit für sich fortgeht und der Einzelne gleichsam auf sie lauert, wo sie mit seinen Zwecken übereinstimme und hier sich zu ihr hält und sie betrügt, dass, indem sie, die Natur, für sich zu bewegen scheint, es doch eigentlich für das Subjekt geschieht. Also man lässt die Natur sozusagen arbeiten, aber erfolgreich kann das eben nur geschehen, wenn man auch dann auf die Wirkweisen und die Naturgesetze Bezug nimmt. Friedrich Engels, um auch mal was Positives für den alten Friedrich zu sagen, hat diese Einsicht Hegels übernommen, als er schrieb, Zitat, Hegel war der Erste, der das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit richtig darstellte. Für ihn ist die Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit. Dann zitiert er Hegel, nicht? Das ist jetzt noch innerhalb des Engels-Zitates, blind ist die Notwendigkeit nur, insofern dieselbe nicht begriffen wird. Dies gilt auch für die gesellschaftliche und politische Sphäre. Die Individuen, obwohl sie Träger der gesellschaftlichen und politischen Prozesse sind, treten diese Prozesse als etwas Objektives und Eigengesetzliches entgegen. Das ist ja das, was Marx ja auch gerade herausarbeitet, dass also die zweite Natur, nicht die Gesellschaft, etwas ist, was eine Eigengesetzlichkeit hat, und wir sind zunächst einmal sozusagen Gefangene auch dieser Eigengesetzlichkeit, das heißt, wir können nicht einfach rausspringen. Deshalb spricht Hegel, der Gesellschaft und Staat vor allem auch von Institutionen her denkt, auch von einem objektiven Geist. Diese Rede vom objektiven Geist meint genau das. Die Subjekte, die in gesellschaftlichen Individuen sind, in ihnen gegenüber objektiven Strukturen, auch wenn diese Strukturen letztlich von den gesellschaftlichen Individuen historisch produziert wurden. Das ist eigentlich keine andere These als die, die Marx hat. Es gibt ja eine Objektivität, die uns entgegentritt und der wir uns zunächst einmal zu fügen haben. Wir können daran genauso wenig individuell etwas drehen wie an Naturgesetzen. Wir können natürlich sagen, wir spotten der Schwerkraft und springen von der Klippe. Das Resultat ist vorhersehbar und das Resultat auch gegen gesellschaftliche Verhältnisse einfach subjektiv anzugehen, ist auch vorhersehbar. Und deswegen muss man sich also hier auch mit den jeweiligen Umständen genau beschäftigen. Für die Ermöglichung von Freiheit in der Gesellschaft ist für Hegel zentral das Recht. Das ist dann seine grundlegende These. Recht ist Dasein der Freiheit. Und das meint, erst indem sich rechtliche und staatliche Strukturen herausbilden, werden überhaupt Freiheitsräume eröffnet. Als Beispiel ein historischer Zustand, wie wir das aus feudalen Verhältnissen kennen, nicht wo Recht dasjenige ist, was eben dem Herrscher beliebt. Aus welchen Gründen auch immer, das ist völlig egal. Solche Verhältnisse haben natürlich keine Freiräume für diejenigen, denen dieses Recht aufoktroyiert wird. Sie müssen das schlucken. Eine rechtliche Regelung, die sozusagen allgemein ist, die bindet alle. Und sie bindet auch den Herrscher. Sie kennen vielleicht diese schöne Geschichte vom alten Fürsten, also Friedrich II. Von Preußen, der in Sanssouci vergrößern wollte und da stand ihm eine Mühle im Weg. Er ließ den Müller enteignen, weil es ihm so beliebte. Dann hatte er aber selbst für eine Rechtsordnung gesorgt, für die Einführung einer Rechtsordnung, wo es ein allgemeines Recht gab, was auch ihn band. Der Müller klagte und bekam Recht. Majestät konnte ihn nicht einfach enteignen. Das ist eine gute Geschichte, die deutlich macht, was passiert, wenn solche Freiheitsräume nicht durch Recht eröffnet werden. Es gibt auf einmal den Schutz sozusagen auch für das Individuum und die Rechtsräume, das sind Freiheitsräume. Es wird viel immer kritisiert, auch in der marxistischen Rechtskritik, oder sich marxistisch nennen, dann muss ich eigentlich besser sagen, über die Abstraktheit des Rechtes und so weiter. Man muss aber eigentlich dagegen sagen, das Lob des abstrakten Rechtes. Denn Abstraktion heißt Absehen von sozusagen allen Einzelheiten. Das heißt, das Individuum kann das, was ihm als Freiheitsraum rechtlich gesichert ist, so fühlen, wie er will. Alles andere würde bedeuten, der Staat, die Gesellschaft, wer auch immer, welche Institution auch immer, greift durch, ist die persönlichste Lebensgestaltung. Und da sind wir dann schon bei so einem Punkt, wo Rechtssicherheit dann direkt was zu tun hat mit individueller Freiheit. Und deswegen, ich werde dann gleich noch was zu sagen, bin ich auch entschieden der Auffassung, dass eine Alternative zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschafts- und politischen Ordnung diesen Begriff der individuellen Freiheit und auch der Rechtssicherheit hochhalten muss. Wie wäre es jedenfalls sehr unangenehm, mich vom Wohlwollen irgendwelcher Politkommissare oder ZAP-Mitglieder abhängig zu machen. Aus diesen kurzen Bemerkungen zu den Voraussetzungen und den Bezugspunkten der marxischen Theorie ergeben sich die Punkte, die ich im Folgenden etwas näher beleuchten möchte. Zunächst einmal, Marx übernimmt Das gilt jedenfalls für den jungen Marx, diese hegelische Theorie auch in Bezug auf das Recht vollständig. Wir können bei ihm lesen, ein Gesetzbuch ist die Freiheitsbibel eines Volkes. Ich bin der Auffassung, dass Marx diese Position eigentlich auch nicht zurücknimmt, aber das werden wir dann gleich noch zu prüfen haben. Ich werde jetzt also darauf eingehen, wie sich das Ganze bei Marx verhält. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass das natürlich eine etwas schwierige Unternehmung ist, hier zu rekonstruieren, weil wir relativ wenig Material haben und weil wir vor allem auch etwas haben in sozusagen tagespolitischen Statements, die man eine Zeit lang dann eben ganz anders gelesen hat, nämlich sozusagen als gültige, autoritative Aussagen, dass Marx gern der Auffassung sei, bekanntesten hinsichtlich der Diktatur des Proletariats. Ich halte das für schwierig. Marx' Analyse der modernen Gesellschaft setzt voraus, dass die gesellschaftlichen Individuen den Status von Personen haben. Oder das funktioniert die Kapitalanalyse nicht. Was heißt das? Person ist diejenige oder derjenige, die oder der nicht in unmittelbarer Abhängigkeit vom anderen steht. In der modernen Gesellschaft sind auf diese zunächst formelle Weise alle frei und gleich. Das ist Marx' Voraussetzung. Alle sind frei und gleich. Und Sie hören natürlich jetzt schon irgendwo im Hintergrund nicht die Rede vom freien Lohnarbeiter. Der Lohnarbeiter ist frei, wenn auch in einem prekären Doppelsinne. Zunächst einmal war es wichtig, der freie Lohnarbeiter ist auch in dem Sinne frei, dass er Person im Sinne von Rechtssubjekt ist. Er kann zum Beispiel Verträge schließen. Ansonsten wäre der Lohnarbeitsvertrag gar nicht möglich. Dann wäre er persönliche Abhängigkeit. Und das knüpft an Hegels Bestimmung an, dass er sagt, also der Begriff der Person ist der Wendepunkt der Moderne. Also die Moderne beginnt da, wo die Person sozusagen in den Mittelpunkt rückt. Und das heißt, dass jeder Mensch als Person gilt. Und Hegel erläutert es ja so in der Rechtsphilosophie, dass man sagt, nicht, der Mensch gilt so, weil er Mensch ist. Und es ist egal, was er sonst ist, ob er also Jude, Katholik, Protestant, Moslem, Italiener, Deutscher, Österreicher oder sonst irgendwas ist. Das ist völlig egal. Der Mensch als Mensch, das Ziel ist Fassung der Menschenrechte. Er redet nicht von Menschenrechten, aber er sagt, in der historischen Entwicklung, in der Moderne, gibt es diesen Punkt, wo jeder Mensch qua Menschsein als Person gilt. Das heißt also, frei ist und rechtlich gesehen gleich ist mit allen anderen. Und da fügt er hinzu und sagt, also Menschsein ist keine abstrakte Bestimmung. Also das ist für ihn etwas, was zählt. Und daran knüpft Marx offensichtlich an. Also er setzt voraus ja, für seine Kapitalanalyse, dass wir sozusagen eine Gesellschaft vor uns haben, in der, es kann natürlich graduell verschieden sein, aber im Prinzip alle einem Rechtssystem unterworfen sind und sozusagen alle zumindest de jure als frei und gleich und damit eben auch im bürgerlichen Sinne, also im Sinne des bürgerlichen Rechts als vertragsfähig gelten. Ohne das funktioniert es nicht. Die Person ist allerdings nicht nur Besitzerin ihrer selbst, sondern auch Besitzerin von Dingen, über die sie verfügen kann. Das heißt, sie hat Eigentum. Und hier beginnt dann die Lehre vom kleinen Unterschied bei Marx. Sie wissen das, nicht? Also, sagt, ja. Da gibt es eben die freien Lohnarbeiter, die haben nichts anderes als sich selbst. Ja. In ihrer Körperlichkeit gewissermaßen inkorporierte Arbeitskraft. Die haben kein anderes Eigentum, vor allem kein Eigentum an Produktionsmitteln. Und insofern gilt hier in Bezug auf das Eigentum nicht die Gleichheit, sondern das Sprichwörtliche, wer hat, der hat. Die einen, die Kapitalisten, haben die Produktionsmittel, die anderen, die Lohnarbeiter, nicht. Die haben also gar keine andere Wahl, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um überhaupt existieren zu können. Nicht? Und jetzt kommt diese Formulierung, die Sie wahrscheinlich alle kennen, der freie Lohnarbeiter, im ersten Blatt des Kapitals heißt es so, ist frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft, als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, bloß und ledig frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Als vertragsfähige Person steht es dem Arbeiter frei, seine Arbeitskraft zu veräußern. Auf dieser juristischen Fiktion basiert der Lohnarbeitsvertrag, denn ein gültiger Vertrag kann nur zwischen rechtsfähigen Personen geschlossen werden, die aufgrund einer freien Willensbestimmung über ihr Eigentum verfügen. Nicht? Also die juristische Fiktion, die im Falle ist, ist sagen wir, eine freie Willensbestimmung. Nicht? Der Arbeiter sagt, ja, ich will meine Arbeitskraft für, sagen wir, 8 Stunden täglich verkaufen. Nicht? Und dafür bekomme ich so und so viel, nicht? Jetzt werde ich handelseinig. Und wenn man das so sieht, dann verschwindet natürlich jeder Unterschied. In den 70er Jahren hat ein gewisser Herr Barzel, war mal ein CDU-Hoffnungsträger, wollte damals Willy Brandt stürzen, hat nicht so ganz geklappt. Gesagt in einem Interview, also der Arbeiter ist für mich ein Unternehmer, alles andere ist von gestern. Das ist die Sichtweise, nicht wieso. Nicht? Er hat auch ein Eigentum, nicht? Und das verkauft er und handelt gute Bedingungen aus. Es ist natürlich schwieriger. Denn das Ganze ist tatsächlich deswegen eine rechtliche Fiktion nach Marx, weil der Lohnarbeiter eben gar keine andere Wahl hat. Er kann natürlich auch verhungern, das ist natürlich auch eine Wahl, aber bestimmt keine, die man ernsthaft in Erwägung zieht. Auf der anderen Seite ist es aber nicht nur eine Fiktion. Denn der Lohnarbeiter ist tatsächlich frei. Nämlich wenigstens insofern, als er keinem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis unterworfen ist. Und das unterscheidet ihn etwa vom Sklaven oder auch vom Leibeigenen. Der Leibeigene ist gebunden. Das Land, was er zu bewirtschaften hat für seinen Herrn, Sklaven, ist sowieso klar. Also diese persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, die eine freie Willensbestimmung von vornherein ausschließen würden, sind hier nicht gegeben. Und wenigstens formell gesehen ist er frei. Gleichwohl sieht die Vertragsform des Warenaustausches und auch der Kauf und Verkauf der Arbeitskraft des Marx-Warentausch von der inhaltlichen Bestimmtheit der Tauschenden hinsichtlich ihrer Motive ja auch vollständig ab. In der Zirkulationssphäre, also der Sphäre des Warenaustausches, ist die bürgerlich-kapitalistische Welt nach Marx daher noch immer völlig in Ordnung. Ja, sie ist sogar so nachzulesen, wiederum im ersten Band des Kapital, Zitat, ein wahres Eden der angeborenen Menschenrechte, Freiheit, denn Käufer und Verkäufer einer Ware, zum Beispiel der Arbeitskraft, sind nur durch ihren freien Willen bestimmt. Sie kontrahieren als freie, rechtlich ebenbürtige Personen. Der Kontrakt ist das freie Produkt, worin sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtsausdruck geben. Gleichheit. Denn sie beziehen sich nur als Warenbesitzer aufeinander und tauschen Äquivalent für Äquivalent. Eigentum, denn jeder verfügt nur über das Seine. Diese und andere Stellen sind immer wieder herangezogen worden, um zu sagen, also der Marx sagt, okay, jetzt gehen wir das auch auf den Grund und es zeigt sich, das Ganze ist Schein. Es ist Schein der Zirkulation. Also, wenn wir von Freiheit reden, dann ist es nur ein Schein, der sachliche Abhängigkeitsverhältnisse verschleiert. Das ist zwar richtig, aber trotzdem einseitig. Zwar sein, so heißt es im ersten Gesamtentwurf des Kapital, den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, Zitat, im entwickelten Austauschsystem, und dieser Schein verführt die Demokratie, in der Tat die Bande der persönlichen Abhängigkeit gesprengt, und die Individuen scheinen unabhängig, diese Unabhängigkeit, die überhaupt bloß eine Illusion ist, und richtiger Gleichgültigkeit im Sinn der Interferenzise, sie scheinen frei aufeinander zu stoßen und dieser Freiheit auszutauschen, sie scheinen so aber nur für den, der von den Existenzbedingungen abstrahiert, unter denen diese Individuen in Berührung treten. Auf den ersten Blick könnte man hierin eine fundamentale Kritik an Demokratie, Freiheit und Gleichheit erkennen wollen, denn alles dieses wird hier der Sphäre des Scheins zugerechnet. Der Schein oder Schein der Demokratie und so weiter. Tatsächlich enthält dieser Text eine fundamentale Kritik, die auch in eine ganz andere Richtung zielt. Um eine bloße Illusion nämlich handelt es sich nicht bei allem, was Schein ist, sondern Marx zufolge bei der Annahme unabhängig voneinander agierender und insofern frei aufeinanderstoßender Individuen. Also bei der Annahme, den gesellschaftlichen Verhältnissen legen atomisierte Individuen zugrunde. Das ist das, was Marx hier eigentlich kritisiert. Das ist das, was sozusagen falsch ist an der Auffassung der Zirkulation. Es kommt von irgendwoher. Die Kapitalisten, angeschwommen, angesegelt, angeflogen, woher auch immer, und irgendwoher die Arbeiter, und irgendwo treffen sie sich und sagen, ah ja, ich muss meine Arbeitskraft verkaufen, muss die Produktionsmittel dafür, und dann wären wir doch handelseinig. Nicht? Also Marx kritisiert das Ganze im Grunde genommen als eine Verlängerung der Erzählung vom Gesellschaftsvertrag. Das ist der Punkt. Und er kritisiert die dem zugrunde liegende Annahme, nämlich die Annahme, dass gewissermaßen gesellschaftliche Atome erst im Nachhinein, wo auch immer, zum Beispiel in der Sphäre der Zirkulation oder beim großen Ratschlag, beim Abschluss des Gesellschaftsvertrages, für uns irgendwo vergesellschaftet werden. Das ist also das, was Marx kritisiert, die eingangs skizzierte Position negativer Freiheit. Sein Argument besteht darin, dass die Individuen immer schon unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen agieren, die im Widerspruch zu deren Erscheinungsform stehen können. Marx' Kritik ist allerdings deshalb fundamental, weil sie allgemein gilt für alle gesellschaftlichen Individuen, und zwar, das wird auch gerne übersehen, einschließlich der Kapitalisten. An späterer Stelle in den Grundrissen heißt es, die sogenannte freie Konkurrenz erscheine als Zitat, Zusammenstoß der entfesselten, nur durch ihre eigenen Interessen bestimmten Individuen, als Repulsion und Attraktion der freien Individuen in Beziehung aufeinander. Also als Spiel voneinander unabhängiger und insofern freier Atome. Sie sind aber, wie Marx sagt, nicht voneinander unabhängig, sondern frei nur im Rahmen der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Zitat. Nicht die Individuen sind freigesetzt in der freien Konkurrenz, sondern das Kapital ist freigesetzt. Das ist der Unterschied, nicht? Das Kapital ist frei, nicht die Individuen, keine individuelle Freiheit. Es ist eben nur, das ist das noch Marx, nicht? Die freie Entwicklung auf einer bornierten Grundlage der Herrschaft des Kapitals. Diese Art individueller Freiheit, das kommt ein Satz, den ich dick unterstreichen möchte, diese Art individueller Freiheit ist daher zugleich die völligste Aufhebung aller individuellen Freiheit und die völlige Unterjochung der Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen, die die Form von sachlichen Mächten, ja von übermächtigen Sachen, von den sich beziehenden Individuen selbst unabhängigen Sachen annehmen. Also das ist jetzt wirklich wichtig, ihr seht, das scheint das Eldorado der individuellen Freiheit zu sein. Das kritisiert er. Soweit könnte man traditionell Punkt machen und sagen, da haben wir es doch, Marx kritisiert individuelle Freiheit als Schein, jetzt kommt das Kollektiv auf den Plan. Nein, er sagt, diese Art individueller Freiheit ist die völlige Aufhebung aller individuellen Freiheit. Unterjochung der Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen. Wenn Marx das kritisiert, und das ist ja hier kritisch gemeint, dann ist das zugleich eine ganz klare sozusagen Aussage über seine normative Orientierung. Seine normative Orientierung ist nicht zu sagen, das Kollektiv steht über allem, das Individuum hat sich hier einzuordnen, also realisierte Gesellschaftlichkeit, Realisierung der gesellschaftlichen Potenzen, das kann man ja mit vielen Ausdrücken schön reden, sondern er sagt, ich kritisiere diese Verhältnisse genau deshalb, weil sie zwar individuelle Freiheit versprechen, in Wirklichkeit aber individuelle Freiheit unterjochen und unmöglich machen. Das ist die Marxische Perspektive, das ist eine ganz klare normative Orientierung, und ich glaube, im Sinne dessen, was er von Hegel übernommen hat. Marx stellt sich also insofern die hegelische Tradition als Freiheit nicht als Voraussetzung der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern als Resultat einer Institutionalisierung durch bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse versteht. Freiheit ist auch hier für Marx eine historische Kategorie. Sie ist nur in dem Maße, wie sich reale Freiräume institutionalisieren. Für Marx heißt dies, dass die Befreiung aus persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen einerseits im formalen und vor allem formalrechtlichen Sinne einen Zuwachs an Freiheit bedeutet. Die Menschen sind als Personen, also als Rechtssubjekte, formal frei und gleich. Das ist das, was er immer wieder betont. Und dahinter will er auch nicht zurück. Im Widerspruch dazu stehen sie jedoch in der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in einem Verhältnis sachlicher Abhängigkeit, und zwar ausnahmslos. Auch die Kapitalisten sind ja für Marx nur ökonomische Charaktermasken. Das ist nicht sozusagen die Physität der Herren ThyssenKrupp und Stinnes oder wie sie damals gewiesen haben, sondern es sind die Verhältnisse, die kapitalistischen Verhältnisse, und auch die Kapitalisten agieren nicht individuell, sondern sagen, entsprechend den gesellschaftlichen Gesetzen. Die sachliche Abhängigkeit der Individuen hebt ihre individuelle Freiheit auf. Sie können sich nicht frei zu den Bedingungen ihres Handelns und ihrer Existenz verhalten, sondern vollziehen nur deren immanente Notwendigkeit. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass der Begriff individueller Freiheit, das in der Rechtsform der Person insbesondere das Resultat der Befreiung aus allen persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, für Marx ganz klar den normativen Bezugspunkt bildet. Dieser Begriff ist nicht nur bloße Illusion, sondern Illusion ist nur die Annahme, dass die Individuen von Hause aus frei seien als ungebundene gesellschaftliche Atome, und dies eben auch in kapitalistischen Verhältnissen dann eigentlich wäre. Es geht bei Marx also nicht darum, eine an sich bereits vorhandene und immer schon zu unterstellende individuelle Freiheit ins Werk zu setzen, sondern darum, die reale Möglichkeit individueller Freiheit im Rahmen veränderter gesellschaftlicher Verhältnisse zu realisieren. Dabei betont Marx, dass es nicht genügt, die Realisation der Begriffe von Freiheit und Gleichheit, wie sie in der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verwendet werden, gegen die kapitalistische Realität einzufordern, denn der Widerspruch zwischen der Form, also der individuellen Freiheit und Gleichheit der Person, und dem gesellschaftlichen Inhalt, ist eben der immanente Widerspruch der Freiheit und Gleichheit unter den gegebenen historischen Bedingungen. Nicht? Also es geht dann bei der Bedingungsanalyse darum, dass nun gezeigt werden soll, wie ist dann eigentlich unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen so etwas wie eine Realisierung von individueller Freiheit möglich. Ganz kurz zu Lenin. Ich hatte ja schon angedeutet, dass Lenin ganz andere Stellen, hauptsächlich auch von Engels, systematisiert hat in Staat und Revolution. Und er hat dort geschrieben, meiner Ansicht nach ein schreiender Widerspruch zu dem, was Marx sagt. Also Marx hätte Herrn Ulyanov etwas an den Ohren gezupft und geschüttelt. für diesen Satz. Die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt immer ungefähr die gleiche, die sie in antiken griechischen Republiken war, Freiheit für die Sklavenhalter. Marx hat dazu gesagt, das ist insofern unmöglich, weil hier sozusagen jede historische Form von Freiheit einen Tisch runterfällt und vor allem natürlich dann auch die Sprengkraft der Kritik am Kapitalismus, die politische Sprengkraft verloren geht, denn wenn die Sprengkraft nach Marx gerade darin besteht zu sagen, im Kapitalismus wird individuelle Freiheit versprochen, zugleich universell verhindert, nicht? Dann kann man nicht sagen, also der Gedanke der Freiheit, der individuellen Freiheit, das ist im Kapitalismus genauso wie bei den Sklavenhaltern. Es kommt dann eben doch auf die moderne Form an, auf das Personensein, es kommt aufs Recht an. Im Manifest der Kommunistischen Partei finden sich einen schönen Satz: An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die freie Entwicklung aller ist. Wir haben immer wieder Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die im sogenannten real existierenden Sozialismus sozialisiert wurden, gesagt, das wurde ihnen entweder immer andersrum gesagt, nicht? Die freie Entwicklung aller als Bedingung für die freie Entwicklung des Einzelnen, oder es wurde erläutert darauf hingewiesen, dass Marx dies jedenfalls gemeint habe. Allerdings redet auch Marx im gleichen Sinne, im ersten Band des Kapitals, von einem Verein freier Menschen, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. In beiden Fällen ist klar, Priorität liegt bei der individuellen Freiheit. Es ist die genaue Umkehrung des Verhältnisses, das Marx am Kapitalismus kritisiert, nämlich Unterjochung des Individuums unter gesellschaftliche Bedingungen. Hierfür steht dann etwa im Kapital, beim Verein freier Menschen, das Selbstbewusstsein der freien Menschen bei der Verausgabung der individuellen Arbeitskraft als gesellschaftliche. Das ist was anderes, als wenn ich die Verschmelzung mit dem Kollektiv fordere. Selbstbewusstsein. Auch so ein Begriff aus der klassischen deutschen Philosophie. Man hat daher, wie ich finde völlig zu Recht, auch von einem kommunistischen Individualismus bei Marx gesprochen. Marx hat tatsächlich, wenn wir in seine geschichtlichen Abrisse reingucken, etwa auch in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, nun Wert darauf gelegt, dass die Geschichte sich tatsächlich als ein fortschreitender Prozess auch der Individualisierung darstellt, also gerade das Heraustreten des Individuums aus dem Kollektiv. Der hat sozusagen diese Tendenz wiederholt betont und daraus den Schluss gezogen, dass es vor allem auch darauf ankommt, für eine nachkapitalistische Gesellschaft diese individuelle Freiheit zur Geltung zu bringen. Eben das macht eben das aus, was er Assoziation oder Verein freier Menschen nennt. Es kommt also keineswegs nur darauf an, die gesellschaftlichen Potenzen der Produktion zu befreien, das macht übrigens der Kapitalismus von ganz alleine und tagtäglich, sondern es kommt darauf an, dass die Gesellschaftlichkeit von den gesellschaftlichen Individuen her so gedacht wird, dass sie die Gesellschaftlichkeit selbstbewusst vollziehen, ohne von ihr unterjocht zu werden, sei es durch sachliche Abhängigkeit oder persönliche Unmündigkeit. Was das politisch bedeutet, dürfte einleuchten: kein demokratischer Zentralismus und keine zentralen Plankommissionen, sondern Formen von Basisdemokratie, man könnte auch sagen Arbeiter-Selbstverwaltung. Näheres findet sich bei Marx kaum, allerdings kann man trotzdem identifizieren, was ihm dabei vorschwebte. Marx ging ja davon aus, das ist ja auch eine hegelianische Position, nicht, die Welt soll nicht sozusagen darüber belehrt werden, wie sie sein soll, nicht, dazu kommt die Philosophie sowieso zu spät, nicht, sondern mal zu gucken, was ist. So sagt Marx auch, nicht, das ist auch fast Hegel Zitat, Marx und Engels in der deutschen Ideologie, der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Und wenn man also nun guckt, was steht dann Pate in der Realität für diesen Verein freier Menschen, dann kommt man sehr schnell auf Kooperationsfabriken in Arbeiter-Selbstverwaltung. Ich zitiere aus dem dritten Band des Kapitals. Die Kooperativfabriken der Arbeiter selbst sind innerhalb der alten Form das erste Durchbrechen der alten Form, obgleich sie natürlich überall in ihrer wirklichen Organisation alle Mängel des bestehenden Systems reproduzieren und reproduzieren müssen. Aber der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist innerhalb derselben aufgehoben, wenn auch zunächst nur in der Form, dass die Arbeiter als Assoziation ihr eigener Kapitalist sind, das heißt die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eigenen Arbeit verwenden. Sie zeigen, wie auf einer gewissen Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte und der ihr entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsformen naturgemäß aus einer Produktionsweise sich eine neue Produktionsweise entwickelt und herausbildet. Also es ist ganz klar, dass er hier in diesen Fabriken in Arbeiter-Selbstverwaltung, die zunächst nur als kollektiver Kapitalist auftreten, sozusagen eine Keimform sieht dessen, was er unter sozusagen dem Verein freier Menschen oder der Situation freier Produzenten versteht. In dem Verein freier Menschen sind die Individuen übrigens auch deshalb frei, weil sie Eigentum haben. Das klingt für dogmatische Lesarten der Marxischen Theorie unmöglich. Aber auch hierin, in der Verbindung von individueller Freiheit und Eigentum, folgt Hegel der philosophischen, folgt Marx der philosophischen Tradition, vor allem den hegelischen Positionen. Für Hegel war ja die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft die Sphäre der Besonderheit, also der Spielraum individueller Freiheit. Die Preisgabe dieser Sphäre wäre für ihn ein Rückfall in vormoderne Staats- und Gesellschaftskonzeptionen, die dieses Reich der Besonderheit, dieses Recht der Besonderheit nicht anerkennen. Tatsächlich trug ja der sogenannte und real existierende Sozialismus auch diese vormodernen Züge des Despotismus oder in milderer Form des Paternalismus. In den Grundrissen sagt Marx klar, dass er einen solchen Rückfall hinter die Moderne ablehnt. Freie Individualität, heißt es da, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens. Das ist die dritte Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung. Die zweite, die kapitalistische, schafft die Bedingungen der dritten. Und dann patriarchalische antike Zustände verfallen mit dieser Entwicklung. Insofern ist es sehr witzig, dass Badiou seine Vision des Kommunismus in einer aktualisierenden Adaption der platonischen Republik dargelegt hat, wo dann auch vielleicht Stalin und Mao dann auftauchen. Das passt, das ist sozusagen die Feier der Vormoderne. Das ist genau das, was Marx explizit nicht will. Marx denkt hier, wie gesagt, sogar Eigentumsverhältnisse mit. Und zwar ein Eigentum, das mit der Freiheit der Individuen verknüpft ist. Das meint allerdings kein Privateigentum im kapitalistischen Sinne, sondern dieses Eigentum ist vom individuellen Arbeiter her bestimmt. Im Kapital heißt es dazu, die Negation des kapitalistischen Privateigentums stellt nicht das individuelle Privateigentum wieder her, Zitat, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära, der Kooperation des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Das ist eine Stelle, die völlig irritierend ist und die in der marxistischen Literatur von zwei Ausnahmen abgesehen überhaupt nicht beachtet worden ist. Es ist irritierend deshalb, weil hier davon die Rede ist, natürlich Gemeineigentum des Bodens und Gemeineigentum der Produktionsmittel, und trotzdem gibt es so etwas wie individuelles Eigentum des Arbeiters an dem Produkt. Manche einen sehr schlauen Ökonomen, der Alexis Sozialismus, so kann man es nachlesen, in der politischen Ökonomie, haben sich damit getröstet, dass ja schließlich die Konsumgüter gemeint sein könnten. Und dann wurde also zur Beruhigung hinterhergeschoben, weil wir, natürlich werden die Zahnbürsten nicht verstaatlicht. Die behält jeder individuell. Das ist aber nicht gemeint. Es ist nicht von Konsumgütern die Rede, sondern es ist sozusagen von dem Produkt die Rede. Wenn das als Eigentumstitel von Marx eingeführt wird, unter dem Label individuelles Eigentum, da hat es Marx auch nicht ausgeführt, glaube ich, kann man aber insofern, kann man zweierlei wenigstens einigermaßen sicher sagen. Erstens, ein solcher Eigentumstitel ist nur dann sinnvoller, wenn er auch was bedeutet. Das kann nur bedeuten, dass dann eben auch der Arbeiter, und zwar als Individuum, mitreden und mitbestimmen kann über das, was mit seinem Produkt geschieht. Das heißt zum Beispiel, wie es verteilt wird, was überhaupt produziert wird, wie die Produktionsbedingungen sind, also Arbeiterdemokratie, Arbeiter-Selbstverwaltung. Und das Zweite ist, Eigentumstitel sind wertlos, wenn sie nicht irgendwie ein Recht darstellen. Meiner Meinung nach impliziert das eben auch Recht. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen, sondern nur noch kurz darauf hinweisen, dass nun sehr oft gesagt wird, ja, aber da haben wir doch die Kritik des Rothauer Programms und da gibt es doch die Kritik an dem deutschen Recht und da gibt es doch überhaupt die Diktatur des Kontinuars. Ich fange mal von hinten an. 1881 wurde Marx gefragt von einem holländischen Sozialisten, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Sozialismus? Und Marx hat geantwortet, die Frage stellt sich nur im Nebelland. Sie stellt also in der Tat ein Phantomproblem, worauf die einzige Antwort die Kritik der Frage selbst sein muss. Wir können keine Gleichung lösen, die nicht die Elemente ihrer Lösung in ihren Data einschließt. Sie werden mich vielleicht auf die Pariser Kommune verweisen, aber abgesehen davon, dass dies bloß Erhebung einer Stadt unter ausnahmsweisen Bedingungen war, war die Majorität der Kommune keineswegs sozialistisch. Das ist ein vollständiges Dementi dessen, was er vorher unter dem unmittelbaren Eindruck der Pariser Kommune publiziert hatte, wo er das Ganze als sozialistisch ansah und als Beispiel für die Diktatur des Proletariats. Marx hatte 1871, übrigens zum ersten Mal seit 1852, wieder von der Diktatur des Proletariats gesprochen. Die Formel hatte er zwischendurch nicht gebraucht, fast 20 Jahre lang. Der gebraucht sie auch danach nicht mehr. Insofern ist es ziemlich gewagt, auf diese eine Äußerung unmittelbar unter dem Eindruck der Kommune um eine Theorie zu stützen. Was sagt er in der Kritik des Rothauer Programms dazu? Der Kritik des Rothauer Programms ist im Gegenteil zu entnehmen, dass Marx auch für die von ihm als kommunistisch bezeichnete Gesellschaft ein Staatswesen unterstellt. Wenn man die Frage stellt, Zitat, welche Umwandlung wird das Staatswesen einer kommunistischen Gesellschaft untergehen? In anderen Worten, welche gesellschaftlichen Funktionen bleiben dort übrig, die jetzigen Staatsfunktionen analog sind? In diesem Zusammenhang unterscheidet Marx die Übergangsperiode als revolutionäre Diktatur des Proletariats von dem zukünftigen Staatswesen der kommunistischen Gesellschaft. Bereits im Manifest hatte Marx die in einer klassenlosen Gesellschaft fortbestehende öffentliche Gewalt von der für Klassengesellschaften charakteristischen politischen Gewalt ausdrücklich unterschieden. Gemeint ist immer sozusagen eine politische Gewalt, die abgesondert ist von der gesellschaftlichen Gewalt. Und deswegen ist natürlich diese Selbstverwaltungsmodelle auch, also Assoziation freier Produzenten für Marx, so unendlich wichtig. Zitat, im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Eine öffentliche Gewalt ist aber noch immer Gewalt, wenn diese nicht nur dem Schein nach als gesamtgesellschaftliche Gewalt gelten soll, dann kann sie nur als Sanktionsgewalt zur Durchsetzung gesellschaftlicher Normen auch im Rahmen einer Assoziation freier Menschen verstanden werden, das heißt als Sanktionsgewalt des Rechtes. Dem scheint entgegenzustehen, dass Marx in der Kritik des Gotha-Programms davon spricht, dass in der höheren Entwicklungsphase der kommunistischen Gesellschaft der, wie er sagt, enge bürgerliche Rechtshorizont überwunden, das Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen verwirklicht werde. Dabei ist jetzt der Kontext wichtig. Nicht? Das Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, als Überwindung des engen bürgerlichen Rechtshorizontes, ist die Überwindung des äquivalenten Tauschprinzips, was nach Marx bis dahin weitergeht. Die rechtliche Form des äquivalenten Tauschprinzips ist das Vertragsrecht, also das, was bürgerliches Recht heißt, bürgerliches Gesetzbuch. Das meint Marx. Das heißt, er redet vom engen bürgerlichen Rechtshorizont in Bezug auf genau jenes Gesetzeswerk, welches auch diesen Namen trägt, bürgerliches Gesetzbuch. Er redet nicht vom Recht schlechthin, denn dann müsste er behaupten, dass jedes Recht schlechthin bürgerliches Recht ist. Diese These werden Sie bei Marx vergeblich suchen. Er meint also im Wortsinne das bürgerliche Recht, das Zivilrecht. Dass dies mit einer Aufhebung der Privateigentumsverhältnisse überflüssig wird, ist evident, aber daraus lässt sich überhaupt kein Verschwinden des Rechtes ableiten. Nicht auch, sagt er schon, individuelles Eigentum. Wenn es ernst genommen wird, diese Bestimmung müsste eine rechtliche Kategorie sein. Deshalb sagt es auch Marx auch in der Zukunft weiterhin einer öffentlichen Gewalt. Und deswegen redet er auch vom Staatswesen einer kommunistischen Gesellschaft. Das ist nicht die Übergangsgesellschaft, sondern das Staatswesen einer kommunistischen Gesellschaft, der Kritik des Gotha-Programms. Das muss man ernst nehmen. Also wenn ich das alles zusammennehme, was ich Ihnen versucht habe, hier nahezukriegen, dann noch einmal die These, es sind verstreute Bemerkungen von Marx, die sind kontextlich alle gleichermaßen theoretisch belastbar, aber ich glaube, und das, ich hoffe jedenfalls, dass diese Durchmusterung der einschlägigen Stellen einen gewissen Richtungssinn des Marxischen Denkens deutlich gemacht hat. Und ich glaube, jeder Versuch, irgendwie über Alternativen nachzudenken und über Wege, Alternativen zu verwirklichen, ist ziemlich gut beraten, sich an diesem Richtungssinn zu halten. Andernfalls fürchte ich, endet der Versuch der Befreiung wieder wie die Vergangenen, nämlich in selbstverschuldeter Unmündigkeit. Danke. Ja, ja, natürlich. Also jetzt gibt es Raum für ein paar Fragen. Wir haben da hinten. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ganz genau verstanden habe. Also die Frage, nach dem Recht ist deswegen so schwierig, glaube ich, weil man sich klar machen muss, dass natürlich das, was sozusagen als bürgerliches Recht im engeren Sinne gilt, also Vertragsrecht, Zivilrecht, natürlich nur ein Bestandteil des Rechtes ist. Und Marx äußert sich eigentlich immer nur sozusagen in Bezug auf genau diesen Punkt. Es gibt aber Überlegungen von Marx, die ich selbst für unter heutigen Bedingungen überholt halte, weil er noch davon ausgeht, dass der Kapitalismus irgendwie nationalstaatlich kontrolliert und gebändigt werden könnte und auch transformiert werden könnte. Etwa im Generalrat der Internationale, nicht? Marx Engels war 16 in der dritten Ausgabe seiner nicht veröffentlichten Protokolle und Stenogramme der Reden, die Marx dort gehalten hat. Das ist so interessant, das ist auch von bedeutenden marxistischen Rechtstheoretikern etwa wie Hermann Klenner leider nicht ausgewertet worden in seinen Darstellungen der marxischen Rechtstheorie. Da bezieht Hegel Marx die Position, dass er sagt, wir können die Allgemeinheit des Rechtes benutzen, um durch Gesetzgebungsakte, natürlich durch entsprechenden Druck in der organisierten Arbeiterbewegung, sagen, etwas durchzusetzen, zum Beispiel massive Verkürzung des Arbeitstages. Nicht? Also auf gesetzlichem Wege. Und also er hat durchaus sozusagen diese Funktion des Rechtes auch im Sinne, nicht dass überall das allgemeine Recht, nicht, auch politische Forderungen allgemein durchgesetzt werden können mit der Aussicht auf Erfolg. Und die Verkürzung des Arbeitstages ist ja von Marx, wie wir wissen, ein Punkt, wo er sagt, wenn das über einen bestimmten Punkt hinausgeht, die Verkürzung, dann wird es für den Kapitalismus gefährlich, weil dann wird sozusagen die Verwertung des Wertes in Frage gestellt. Und dann stellt sich die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen. Also das sieht Marx durchaus als ein Mittel an. Das heißt, also er hat also schon diese Dimension vom Recht auch im Blick, nicht, die sich nicht beschränkt jetzt auf Vertragsrecht. Im Gegenteil ist es ja so gewesen, dass 1918 ist eine der ersten Leistungen der Sozialdemokratie war, genau das zu entschärfen in Deutschland. Nicht? Dass nämlich sozusagen die Frage des Normalarbeitstages rausgenommen wurde aus der gesetzlichen Regelung, damit aus dem politischen Kampf und dann sozusagen ins Vertragsrecht geschoben wurde. Deswegen müssen die sogenannten Tarifpartner sich darum kümmern. Nicht? Also hier sehen wir sozusagen eine ganz andere Dimension, nicht? Die Marx auch strategisch einsetzt. Wie gesagt, das Marx ist heute sehr illusionär. Das setzt voraus, dass man also im Rahmen eines Nationalstaates irgendwo den Kapitalismus ein Stück weit in den Griff kriegen könnte. Aber nicht all solche Regelungen, allgemeine Regelungen, auch zum Beispiel Bezug auf das, was individuelles Eigentum heißt. Marx nicht gebraucht diese Kategorie offensichtlich doch genau deshalb, weil er hier sozusagen einen Ersatz schaffen will für die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist nicht die bürgerliche Gesellschaft, das ist Gemeinbesitz an Grund und Boden, es ist Gemeinbesitz an Produktionsmittel und trotzdem gibt es hier ein individuelles Eigentum. Das heißt, es gibt hier auch im hegelischen Sinne sozusagen eine Sphäre, in der das Recht der Besonderheit vorherrscht. Und das ist doch für ihn offensichtlich genau sozusagen auch eine rechtlich notwendige Voraussetzung dafür, um so etwas wie individuelle Freiheiten garantieren zu können. Das heißt, ich glaube, man muss immer sehr genau hingucken, welche sozusagen Rechtsbereiche hier überhaupt angesprochen werden und was das dann im Einzelnen bei Marx bedeutet. Und ich glaube, unter dem Strich kommt man immer dahin, was Marx sagen würde, also die Vorstellung, dass sich das alles sozusagen von alleine regelt, weil die Individuen dann hochstehende neue Menschen einer kommunistischen Gesellschaft sind, das findet er bei ihm nicht. Er hat nicht die Vision des neuen Menschen, er hat nicht mit den Menschen so, wie sie sind. und errechnet mit Institutionalisierung. Nicht? Und das ist der große Witz, nicht? Ja, auch in der klassischen deutschen Philosophie, wenn ich es mal anfügen darf. Nicht? Hegel etwa errechnet mit solchen Institutionalisierungen. Kant ist derjenige, nicht? Der sagt, nee, jetzt muss die Revolution der Denkart erfolgen, es muss der neue Mensch, nicht? Der moralische Mensch, das Gewissen und so weiter. Nicht? Da ist Marx, glaube ich, auf der hegelischen Seite und würde auch nicht den neuen Menschen propagieren, der solche Regelungen nicht mehr braucht.